Verantwortung für kommende Generationen. We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Barack Obama. Wer es wissen will, weiß es. Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen, die wir derzeit weltweit zu bewältigen haben. Ursache dafür ist die jahrzehntelange ungebremste energetische Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle. Und jeder, der es wissen will, weiß auch, dass die weitere Nutzung fossiler Energieträger ein Brandbeschleuniger für die nächsten, noch viel schlimmeren Katastrophen sein wird. Wissenschaftler warnen seit langem vor den Folgen. Das Thema ist in den Medien omnipräsent und die globalen Auswirkungen sind bereits heute nicht mehr zu übersehen. Die Berichte über das bereits angelaufene Klimadesaster sind jedoch zur alltäglichen Routine geworden, die von vielerlei anderen Problemen überlagert und zugedeckt wird. Man sieht es nicht mehr, weil es nicht am eigenen Horizont des Möglichen auftaucht. Ein altbewährter Schutzmechanismus. Denn die Gletscher schmelzen ja auch schließlich nicht in unseren Vorgärten. Schocks wie auftretende Extremwetterereignisse begünstigen zwar die Möglichkeit für sinnvolles, kollektives Handeln, aber das Zeitfenster schließt sich stets sehr schnell wieder. Das Problem zu lösen, anstatt es immer weiter zu prokrastinieren und nachfolgenden Generationen aufzubürden, scheint dabei doch das Gebot der Stunde zu sein. Unsere Kinder sollen es aber mal besser haben. Stattdessen leben wir massiv auf Pump. Wir bedienen uns schon seit langem ungeniert der immer knapper werdenden Budgets zukünftiger Generationen und dies unfairerweise, ohne je deren Zustimmung eingeholt zu haben. Jeder kennt sicher die Volksweisheit, dass man sich nach der Decke strecken muss. Allerdings genehmigen wir uns schon viel zu lange eine viel zu üppige Decke. Wir leben schlicht über unseren Verhältnissen und dies mit sehr selbstgerechten Rechtfertigungsversuchen. Mal ist es die Wirtschaft, die man ja gerade jetzt nicht abwürgen will. Dann wieder muss die Angst vor dem Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit herhalten. Der Klassiker der fadenscheinigen Begründungen für unzureichendes Handeln ist aber nach wie vor die mehr von der nicht gegebenen Rentabilität erneuerbarer Energien. Den selbst konstruierten Systemfehler, dass bei der Nutzung fossiler Energieträger deren ökologische und letztendlich auch ökonomische Folgeschäden schlicht nicht eingepreist sind, verschweigt man beharrlich. Wir konsumieren heute auf Teufel komm raus weit über unserem Budget und überlassen unbekümmert die Begleichung der ökologischen Schulden unseren Kindern und Enkeln. So darf es nicht weitergehen mit unserem fossilen Wohlstandsdenken und dem zwanghaften Wunsch, den Status quo für unsere Generation möglichst lange zu erhalten. Es gibt derzeit nichts Wichtigeres, als die Klimaerwärmung zumindest einzubremsen. Denn das Unvernünftigste und Kurzfristigste, was wir jetzt machen können, ist, sie ungebremst weiterlaufen zu lassen. Unser größtes Problem ist die Dringlichkeit. Denn die Klimakrise duldet keinen Aufschub. Im Sinne der Generationengerechtigkeit müssen wir bereits heute an morgen denken und endlich ins Handeln kommen, bevor sich das Handlungsfenster schließt. Dabei haben wir für Klimaneutralität bereits alle Technologien, die wir benötigen. Was wir dazu allerdings auch brauchen, sind stabile politische Weichenstellungen. Denn die Klimakrise ist ein globales, multikausales und vielschichtiges Problem. Wir können sie nicht mit Einzelregelungen bekämpfen, sondern brauchen einen skalierbaren Handlungsrahmen, der es uns erlaubt, auf ökologische Herausforderungen zügig und angemessen zu reagieren. Dabei stellt sich die Frage, ob sich eine innovative Idee zeitnah gegen alte Privilegien durchsetzen kann. Denn wir haben nicht die Zeit abzuwarten, bis der freie Markt von alleine nachhaltig wird. Bis es soweit ist, könnten unsere Demokratien schon im Mahlstrom von Ressourcenkriegen, Klimakonflikten, Hungersnöten und Flüchtlingsströmen versunken sein. Daher brauchen wir eine radikale Beschleunigung der ökosozialen Transformation. Denn eine ökologische Krise wird zwangsläufig auch irgendwann zu einer wirtschaftlichen, politischen und letztlich zu einer gesellschaftlichen Krise. Um dies zu verhindern, bedarf es dringend eines Systemwechsels in der Klimapolitik, denn innerhalb des bestehenden Systems werden wir die Probleme nicht effektiv lösen können. Wir brauchen schnelle und umfangreiche Veränderungen im Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die endlich sind, denn wir haben unseren ökologischen Kredit nahezu aufgebraucht. Ansonsten verlieren wir die Freiheit, uns selbstbestimmt zu verändern. Die Klimaziele in ihrer wissenschaftlichen Schärfe müssen deshalb zur politischen Maxime werden. Doch unsere Demokratien suchen den Kompromiss. Aber mit Kompromissen kann man die Erderwärmung nicht stoppen. Die Zeit für behutsame Veränderungen und kleine Kompromisse ist längst vorbei. Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Jedoch erschweren Ignoranz, Zögerlichkeit und Wissenschaftsleugnung deren Umsetzung immer noch erheblich. Diese mehr, wir müssten erst darauf warten, bis endlich auch der Rest der Welt wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahmen einführt, ist die Vorstellung von konservativer Politik, die nicht den Mut und auch nicht den Willen hat, voranzugehen. Die Geschichte zeigt, dass umwälzende Veränderungen, die unser Leben verbessert haben, schon immer durch radikale Ideen hervorgerufen wurden. Nicht das Parlament, sondern die Visionäre bringen die Menschheit voran. Denn Politiker, deren Leistung in Wahlperioden gemessen wird, haben kaum Möglichkeiten, Gesetze durchzusetzen, deren Nachteile sofort spürbar sind, deren Nutzen aber erst in der Zukunft deutlich wird. Wer das Vorsorgeprinzip ernst nimmt und danach handelt, wird abgewählt. Auf allen Ebenen gibt es die vielfältigsten Gründe für unzureichendes Handeln. Die Resignation vor der Größe der Aufgabe und der daraus resultierenden scheinbaren Machtlosigkeit des Einzelnen spielen dabei sicher auch eine nachvollziehbare Rolle. Genauso wie Egoismus, der wohl jedem von uns eigen ist, dem einen mehr, dem anderen weniger. In dieser Sache die Schuldfrage zu stellen, führt allerdings mit Sicherheit in eine Sackgasse. Wirkungsvolle Generationengerechtigkeit statt fortwährender Prokrastination des Problems Klimawandel. Stattdessen bedarf es einer systemischen Lösung. Nur wenn wir unsere Wirtschafts-, Konsum- und Lebensweise nachhaltig gestalten und ökologische und soziale Gesichtspunkte gleichrangig zu ökonomischen berücksichtigen, werden wir unserer Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht. Doch unsere Wirtschaftssysteme sind auf Wachstum angelegt und der damit verbundene Verbrauch von Ressourcen, insbesondere fossiler Energieträger, sprengt zunehmend die planetaren Regenerationsgrenzen. Naturgemäß ist das primäre Ziel der Industrie jedoch Wachstum und Profit, nicht Klimaschutz. Und ein Umbau der Produktion bedeutet zunächst Investitionen. Folglich sieht die Industrie kaum Veranlassung, sich aus eigenem Antrieb zu transformieren. Um wirkungsvollen Klimaschutz zu etablieren, muss jeder Konsum nach dem Verursacherprinzip mit seinem tatsächlichen Ressourcenpreis beziffert werden. Darin enthalten sein sollte, neben den Kosten für menschenwürdige Herstellungsbedingungen und einer gerechten Entlohnung, auch der realistische Preis für eine ökologische Produktion der Dinge. Gemeinwohl vor egoistischen Partikularinteressen heißt die Devise: Wir müssen Klimaschutz zur Priorität machen und dabei ein Maximum an Gerechtigkeit als oberstes Ziel definieren, direkt hinter dem, den Klimakollaps abzuwenden. Klimaschädliches Verhalten ist unanständig billig geworden. Warum müssen wir für ein paar wenige Euro durch halb Europa fliegen können? Und wie kann es sein, dass damit auch noch Geld verdient wird? Wenn man bedenkt, dass wir schon für das Parken am Flughafen 30 Euro und mehr pro Tag zahlen, scheint im Hinblick auf die fortgeschrittene Weltklimaproblematik in dieser Rechnung doch etwas gründlich schräg zu laufen. Es gibt kaum brauchbare Alternativen zum Limitieren bzw. Kontingentieren unserer Emissionen. Appelle an die Bürger zur Selbstbeschränkung funktionieren nicht. Mit ein bisschen Einschränkung und freiwilligem Individualverzicht ist es sowieso bei weitem nicht getan. Auch löbliche Ansinnen, wie etwa mehr in unverpackt Läden einzukaufen oder ab und an mal das Fahrrad statt das Auto zu nehmen, reichen nicht annähernd. Gibt es keine einfache Lösung? Technische Innovation als Heilsbringer, werden manche denken. Gefährlich, sich darauf zu verlassen. Tatsächliches Einsparpotenzial von Emissionen durch neue innovative Lösungen wird sehr schnell durch ständiges Wachstum und den damit verbundenen steigenden weltweiten Konsum und Energieverbrauch wieder zunichte gemacht. Wenn zum Beispiel heute die Autos im Vergleich zu früher weniger Benzin verbrauchen, so hat sich dieser Vorteil durch das Mehr an Fahrzeugen schon lange aufgehoben. Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe lassen sich zwar mittlerweile immer energieeffizienter betreiben, aber auch dieser Einspareffekt verpufft durch die stetig ansteigende Zahl an Passagieren. Die Liste ließe sich noch beliebig lange fortführen. Das Dilemma erkennen sicher viele, aber dessen Lösung scheint unpopulär und äußerst unbequem. Politik sieht sich in Sachzwängen, meist wirtschaftlicher bzw. parteitaktischer Natur, verhaftet. Ihre Maßnahmen sind daher eher mutlos, in jedem Falle jedoch nicht ausreichend, um das Klimadesaster wirkungsvoll und vor allem rechtzeitig aufzuhalten oder zumindest auf ein einigermaßen erträgliches Maß abzubremsen. Selbst Großprojekte wie der europäische Emissionszertifikatehandel oder auch der aktuell verfolgte Ansatz, mittels einer CO2-Steuer den Konsum zu verteuern, um dadurch Einsparungen zu bewirken, greift viel zu kurz. Wie sollte es auch funktionieren? Es fehlen uns einfach realistische, klimafreundliche Konsumalternativen. Deshalb müssen die Herstellungsbedingungen für unseren Konsum generell klimafreundlich werden. Was wäre, wenn wir eine CO2-Bepreisung hätten, die sämtliche Emissionen entlang der kompletten Wertschöpfungskette abdeckt, diese transparent darstellt und sozial und gerecht abrechnet? Diese Herausforderung veranlasste uns, über ein möglichst holistisch wirkendes, manipulationssicheres und transparentes Kontingentierungs-, Bepreisungs- und Abrechnungssystem für CO2-äquivalente Klimagase nachzudenken, um eine neue ökonomische Logik zu etablieren. Dies soll kein weiteres Hörbuch sein, das von den Ursachen oder den Folgen des Klimawandels berichtet. Mahnende oder warnende Literatur gibt es bereits zur Genüge. Es soll ein Hörbuch sein, das von einer praktikablen, wirkungsvollen und zugleich gerechten Lösung handelt. Eine Lösung, die nicht einkommensschwache Haushalte durch Konsumverteuerung überproportional belastet, sondern sogar mithelfen kann, die Wohlstandsschere zu verringern. Es soll ein Hörbuch über ein System sein, das die Übernutzung der Almen der Atmosphäre konsequent beendet, indem es das noch verbleibende Gesamtemissionskontingent gerecht auf alle verteilt. Es beschreibt das Modell eines Treibhausgasabrechnungssystems, welches das Steuerungspotenzial für Klimaschutz komplett in die Hände aller Bürger legt. Ein System, welches das noch mögliche Volumen an klimawirksamen Gasen gerecht auf alle kontingentiert bzw. den aktiven Entzug und die dauerhafte Lagerung durch geeignete technische Verfahren wirtschaftlich interessant macht. Die EU plus eine Allianz der Willigen sollte Vorreiter für ein solches System sein. Natürlich ist eine solche Ressourcen-Währungsunion keine Insel. Auch die Schnittstellen zum Rest der Welt für Im- und Export müssen wohlbedacht und sinnvoll definiert sein. Wir sollten bei der Auswahl des Systemdesigns auch nicht die Augen vor unbequemen Tatsachen verschließen, denn die Jahre bis 2030 sind im Kampf gegen den Klimawandel ein Schlüsseljahrzehnt. Warum die Politik, die Industrie und wir als Gesellschaft es nicht hinkriegen? Unternehmen haben ein primäres Interesse an Wachstum und Profit, nicht vorrangig an Klimaschutz. Sie werden von keinem Unternehmer verlangen können, altruistisch in Dinge zu investieren, die wirtschaftlich zunächst nachteilig sind. Bürger der Industrienationen wollen ihren Wohlstand mindestens erhalten oder besser noch steigern. Bürger in Entwicklungsländern wollen verständlicherweise aufholen und auch endlich einen größeren Anteil am weltweiten Wohlstand erreichen. Die systembedingt opportun handelnde Politik kann bei ihren Entscheidungen nie nur die reine Problemlösung im Blick haben, weil sie versucht, gleichzeitig ihre Wiederwahl zu sichern. Politiker also dafür zu kritisieren, dass sie den politischen Prozess im Blick haben, wäre naiv. Sie sind auf Massenloyalität angewiesen und müssen neben Sachproblemen auch politische Probleme lösen. Das kurzfristige Denken in Legislaturperioden ist systemimmanent. Und selbst auf internationaler Ebene, wie etwa dem letzten Weltklimagipfel, spielen immer noch nationale Interessen eine weitaus größere Rolle, als endlich global das richtige kollektive Handeln zu beschließen. Mehr als ein unbedeutender Minimalkonsens wurde wieder nicht erreicht. So ernüchternd es klingt, unsere Gesellschaft ist voller Zielkonflikte. Eines haben wir jedoch alle gemein: Niemand, der bei Verstand ist, kann wirklich den ungebremsten Klimawandel wollen. Deshalb ist es so wichtig, die Lösung des Problems von all diesen unterschiedlichen, teils kurzfristigen Partikularinteressen zu entkoppeln und ein System zu etablieren, das nach dem Verursacherprinzip die kleinste Einheit am Markt berücksichtigt, nämlich den Konsumenten mit seiner enormen Steuerungswirkung. Ein System, das die Macht für Klimaschutz komplett in die Verantwortung aller Bürger legt und in dem marktwirtschaftliche Gesetze im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit funktionieren. Umweltzerstörung bedroht alle Menschen, also darf der Einzelne nicht nach Belieben über die Natur verfügen. Mit dem CO2-Verbrauch verhält es sich prinzipiell ähnlich wie mit dem Wohlstand. Wir haben ein Verteilungsproblem. Es bleibt eine Herausforderung, innerhalb unserer hochleistungsfähigen Wirtschaft den Klimagasausstoß zu senken, Wohlstand gerecht zu verteilen und trotzdem oder gerade deshalb Lebensformen stabil zu halten. Die Herausforderung besteht darin, den unterschiedlichen Akteuren zu vermitteln, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien aus Industrieperspektive keine Störung, sondern eine Bedingung des Überlebens ist und dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sind, sondern zwei komplementäre Seiten der gleichen Medaille.